Verbundenheit mit der Natur heißt, grausam wie ein wildes Tier zu sein. Natürlich leben heißt die Gene anderer sind auch mein. Verbundenheit mit der Gesellschaft schafft Verbundenheit mit der Natur. Durch Chaos und Isolation entsteht diese verbindende Kultur. Diese Menschen haben meine größte Sympathie. Doch es sind nicht meine Stämme, Teil von ihnen werd ich nie. Ich leb hier im Niemandsland und leider gibt's hier kein. Nur tausend dumme Deutsche und die bilden es sich ein. Natur.